meine Stimme aus dem Radio. In deiner Welt ist es so still. Ich spiele Platten und ich red mit dir, wenn keiner mit dir sprechen will. Du sitzt zu Hause, wohin sollst du gehen? Man wartet nirgendwo auf dich. Und es kommt keiner, um nach dir zu sehen. Doch schalt nur ein, dann hörst du mich. Ich spiel ein Lied für alle, die einsam sind. Auch du sollst fühlen, dass man dich liebt. Schon morgen kannst du sein, wo die Sonne scheint, weil es dort einen Platz für dich gibt. Ich sag der Kleinen in der großen Stadt, die Eltern warten, komm zurück. Und einem Kranken, der nicht schlafen kann, schenk ich ein paar Träume aus Musik. Ich spiel ein Lied für alle, die einsam sind. Auch du sollst fühlen, dass man dich liebt. Schon morgen kannst du sein, wo die Sonne scheint, weil es dort einen Platz für dich gibt. Auf den Straßen, in den LKWs. Und du dort, an der Theke, ganz allein. Du in der Fremde und du auf hoher See. Lasst mich ein wenig bei euch sein. Ich spiel ein Lied für alle, die einsam sind. Auch du sollst fühlen, dass man dich liebt. Schon morgen kannst du sein, wo die Sonne scheint.